alles geht seinen Weg in der Indie-Diskothek. Heute sind alle furchtbar schick, denn sie kennen einen Trick. Können Coolness demonstrieren, neue Frisuren ausprobieren, ein wenig rebellieren und noch nebenbei studieren, ohne was zu riskieren. Ohne was zu riskieren. Alles geht seinen Weg in der Indie-Diskothek. Heute haben alle Spaß, alle haben ein volles Glas. Können das Leben zelebrieren, Betäubungsmittel konsumieren, den Kommerz kritisieren und ihn gleichzeitig finanzieren. Ohne was zu verlieren. Ohne was zu verlieren. Ja, es gibt keinen Krieg in der Indie-Diskothek, weil sich hier nicht mal etwas im Ansatz bewegt. Willkommen im Leben unserer Eltern. Werden wir die Welt verändern? Wahrscheinlich nein. Wir sind viel zu sehr beschäftigt, Flammixer zu sein. In die Versager! In die Versager! In die Versager! So nehmen wir das jetzt ein. Genommen.